Ich sitze im Büro und fix mir ein. Ich sitze auf dem Klo und fix mir ein. Ich sitze im Büro und fix mir ein. Ich sitze auf dem Klo und fix mir ein. Da kommt der Chef! Da kommt der Chef! Der Ghost-Chef! Da kommt der Chef! Da kommt der Chef! Der Ghost-Chef! Ich sitze im Büro und fix mir ein und fix mir ein. Ich sitze auf dem Klo und fix mir ein und fix mir ein. Scheuer? Da kommt der Chef! Scheuer? Da kommt der Chef! Scheuer? Da kommt der Chef! Scheuer? Da kommt der Chef! Da kommt der Chef! Der Ghost-Chef!